Als deins mit Gartenteich, mein Auto, mein Boot, mein Flieger. Ich bin groß, so groß, ich bin ein Sieger. Meine Insel, mein Kind mit deiner Frau. Mein Gesetz, dein Vergehen, das weißt du genau. Mein bla bla bla bla. Ja, da müssen wir noch gucken, Alter. Meine Stadt, mein Land, mein See. Mein BMW, M5 Coupé. Mein Fleiß, mein Preis, mein Trend. Mein Königreich und Kontinent. Mein Saus, mein Braus, mein Überfluss. Mein Geld, meine Uhr, mein Frauengenuss. Mein Überfluss, mein Saus, mein Braus. Du bist raus, ich bekomm Applaus. Mein Ferrari, meine eigene Luftlinie, meine Regierung, mein eigenes Männermagazin, mein Atoll in der Südsee, meine Spielcasinos, das Geld, alles, alles zu mir. Mein Kick, mein Bass, mein Beat, deine Kopie und dein Scheiter mit schlechter Musik, mein Mic, mein Können, mein Track. Nun steh ich hier und du im Dreck, mein Sound, mein Reim, meine BPM. Bring den Club zum Kochen und die Boxen zum Brennen, mein Style, mein Flow, mein Sprechgesang. Zerbreche dir deinen Kopf ganze Nächte lang. Mein Ring, mein Gold, mein Schatz, mein Sternekoch, kocht bis ich platz. Mein Diplom, mein Wissen, meine Macht, Champagner und Nutten die ganze Nacht. Meine Preise im Schrank, mein Gold an der Wand, Freizeit mit Models und Sonne am Strand. Und ist ein Albtraum erzählt, durch den Fleischwolf gedreht, doch was ich noch fehlt, es ist Realität, es ist Realität, es ist Realität. Komm schon, Superheld, rette mich in deine Welt. Komm schon, Superheld, rette mich in deine Welt. Komm schon, Superheld, rette mich in deine Welt. Komm schon, Superheld, rette mich in deine Welt. Ah, yeah. Du bist so schön übertrieben. Du bist genial, phänomenal. Ich bitte nicht auf. Stimmt, also kommt weiter.